Stadt stehen. Und Chaos, die Straßen beherrscht Berlin-Kreuzberg. Seid ihr schon heute? Wollt ihr so leben wie diese Meute? Schuld und Asche werdet ihr sehen, werdet ihr nicht zum Land stehen. Schuld und Asche werdet ihr sehen, werdet ihr nicht zu Deutschland stehen. Ey! Werdet ihr nicht zu Deutschland stehen!